الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن إن شاء الله باتة من جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. مثل ففت حديث von Aisha رضي الله عنها, dass sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer etwas in dieser unsere Sache erneuert, was nicht davon ist, dann ist es abzulehnen oder abgelehnt. Überliefert bei Bukhari und Muslim. Und der Überlieferung von Muslim, wer eine Tat tut, die nicht auf das ist, worauf unsere Sache ist, dann ist das abgelehnt. Und dieser das ist inshallah Nummer 29, bi'idhnillahi azzawajal, falls ich mich nicht irre. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah einen Mann stehend in der Sonne. So sagte er, so fragte er über ihn. So wurde zu ihm gesagt, dass er Nadr gemacht hat, dass er steht und nicht sitzt und sich keine, unter keinen Schatten kommt und dass er fastet. Okay? So hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass er sitzt und sich unter einen Schatten begibt und dass er sein Fasten vollendet. Nadr, ein Nadr, wer genaueres über ein Nadr wissen will, der kann inshallah in das Buch Dies ist unsere Akhida nach zurückgreifen, beziehungsweise in den Vortrag, das kürzlich veröffentlicht wurde, von unserem Bruder und Sheikh Abu Taymah, möge Allah Azzawajal ihn beschützen, über Nadr. Nadr, ganz kurz gefasst, ist eine Art Schwur, gebunden ist mit einem Versprechen. Das heißt, man sagt, wenn Allah Azzawajal ihm den Menschen, den einen, die eine oder die andere Sache macht oder erfüllt oder erleichtert oder gibt, dann verspricht er damit oder schwört er damit, dass er dies und jenes tut. So, wenn dies dann passiert, dann ist er verpflichtet, ja, dann ist er verpflichtet, sein Versprechen zu erfüllen und sein Schwur zu erfüllen. Das ist kurz gefasst die Bedeutung von Nadr. Also es ist ein Schwur, gebunden mit einer Bitte an Allah Azzawajal. So, wenn Allah Azzawajal dir diese Bitte erfüllt, dann bist du verpflichtet, dieses Versprechen zu erfüllen. Und das ist eine Ibadah natürlich. So, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sah einen Mann stehend in der Sonne. Er fragte nach ihm, so, dieser Mann hat Nadr gemacht, dass er steht und nicht sitzt, also er steht die ganze Zeit auf seine Füße und nicht sitzt und kommt unter keinen Schatten und dass er dabei noch fastet. Ja, so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam befohlen, dass er sich sitzt und unter einen Schatten begibt und dass er sein Fasten vollendet. So hat er sein Stehen und das und noch dazu unter der Sonne nicht zu einer Näherung zu Allah gemacht, die mit der oder durch die er sein Nadr erfüllt. Okay? Yani, was damit gemeint? Weil, wenn er in der Sonne steht die ganze Zeit und sitzt, dann schadet er und steht, dann schadet er sich selbst. Und Schaden selber, zu sich selber, ist ja verboten und man darf nicht ein Nadr oder etwas schwören mit Haram. Und deswegen ist es nicht von unserer Sache und war das abzulehnen, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gesagt hat, wer Nadr gemacht hat, dass er Allah gegenüber Allah Azzawajal sündigt, dann soll er nicht sein Nadr erfüllen oder halten. Und es wurde auch überliefert, dass dies an einem Freitag war, an dem als dieser Mann die Khutbah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, während er auf dem Minbar stand, gehört hat. So hat dieser Mann den Nadr gemacht, dass er steht und nicht sitzt und nicht unter den Schatten begibt, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Khutba macht oder die Khutba haltet, aus Würdigung und Respekt vor das Hören der Khutbah von dem Prophet sallallahu alaihi wasallam. Doch der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dies nicht zu einer Annäherung gemacht, durch die er sein Nadr erfüllt. Ein Nadr, wenn ich ein Versprechen halte, dann tue ich das natürlich mit einer Annäherung zu Allah, mit einer guten Tat. Und dies ist keine gute Tat. Okay? Obwohl das Stehen eine Ibadah ist, in anderen Stellen, bei anderen Stellen, wie zum Beispiel das Gebet, Adhan und Dua in Arafah, ja? Und das ist Allah für denjenigen, der in Hajj ist. So hat dies darauf hingewiesen, dass nicht alles, was eine Näherung zu Allah in einer Stelle ist, auch eine Näherung zu Allah in allen Stellen ist. Oder nicht alles, was eine Näherung zu Allah in einem Zustand ist, auch eine Näherung zu Allah in allen anderen Stellen ist. Okay, so vielmehr folgt man darin in all dies, das, womit die Scharia in jeden Zustand gekommen ist. Für jeden Zustand gekommen ist. Und das ist das, was wir letztes Mal schon angesprochen haben, dass der Grundsatz bei Ibadah das Stehenbleiben ist, bei dem, was Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brachte vom Koran und Sunna. Und dass alles in der Ibadah verboten ist, außer das, was erlaubt wurde. Okay? So kann ich nicht nach meinen Lust und Laune eine Ibadah machen. Ebenso, wer sich mit einer Ibadah, die speziell verboten wurde, die in speziellen Situation verboten wurde, nähert, ist das genauso verboten, wie jemand, der zum Beispiel am Tag von Eid fastet. Oder er betet in einer Zeit, die verboten wurde. Oder er tut eine Tat, dessen Grundsatz etwas zwar erlaubt und Näherung zu Allah ist, und dann hat er in diese Tat was reingebracht, was nicht erlaubt ist. Oder hat ein Erlaubtes in dieser Tat widersprochen oder gelassen. Dies widerspricht auch der Scharia, je nachdem, was er davon gelassen hat. Oder je nachdem, was er da reingebracht hat. Okay? Das ist das, was wir die ganze Zeit sagen. Eine Tat, die erlaubt ist in der Scharia, bedeutet nicht, dass sie immer erlaubt ist, in jedem Zustand. Wenn sie in einem einzigen Zustand. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Das Erheben des Schwertes oder Vergießen vom Blut oder das Töten an sich selber ist in bestimmten Fällen erlaubt. Im Kampf, im Dschihad, das ist erlaubt. Aber wenn du einen Muslim tötest, ist das dann verboten. Verstanden? Oder wenn du einen Kafir, der von Ahlul Dhimma ist, die Leute, die in islamischen Stadt leben, oder wenn du einen Kafir, der Abkommen mit den Muslimen hast, tötest, ist es auch dann verboten. So ist das nicht in jeder Situation erlaubt, er ist ein Kafir, Khalas, Bismillah. Nein, sondern in einer Situation ist es erlaubt, in der anderen Situation ist es verboten. Und genauso eine Ibadah kann vom Grundsatz aus erlaubt sein. Jedoch, wenn du etwas darin machst, zu viel, etwas daran gibst, was nicht davon ist, oder etwas davon lässt, was davon ist, dann ist es verboten. Wie zum Beispiel, wenn jemand Dhuhr 5 Rakat betet. Oder wenn jemand zum Beispiel eine Bid'a im Gebet macht. Oder wenn jemand eine Sunna lässt, beziehungsweise vor allem auch eine Pflicht lässt, dann ist das verboten. Wie zum Beispiel das, was allgemein verbreitet ist, dass man nach dem Stehen von Rukua sagt, Rabbana wa laka alhamdu wa shukr. Was viele Leute sagen, das ist zum Beispiel Bid'a. Warum? Rabbana wa laka alhamd. Hier bleibst du stehen oder du sagst gemäß der Sunna weiter. Aber dieses Wort wa shukr ist etwas, was ihn nicht vom Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert wurde und somit ist das abzulehnen. Verstanden, Barakallahu? Okay. Wenn jemand dann etwas verbot, etwas, was von dieser Ibadah ist, unterlässt oder etwas da reingibt, was nicht davon ist, ist dann die Ibadah vom Grundsatz aus abgelehnt oder nicht? In dieser Sache verallgemeinert man nicht die Aussage entweder mit Ablehnung oder mit Annahme, sondern schaut man darin. So, wenn das, was er unterlassen hat oder ja, ne, wovon er abgewichen ist oder ja, ne, nachlässig war, von den Teilen der Tat oder von ihren Bedingungen, das dann die Ibadah in der Scharia ungültig macht, so wie zum Beispiel, wenn jemand die Tahara, in der Reinheit nachlässig war, in Wudu zum Beispiel, oder in Ghusl, für das Gebet, obwohl er, wenn jemand zum Beispiel die Wudu unterlässt, für das Gebet, obwohl er dazu fähig ist, oder wenn jemand Ruku' und Sujud, oder die Ruhe darin, yani, dass du Ruhe darin findest, dass du nicht eilig darin bist, ja, nachlässig ist, das heißt, das nicht, nicht tut, dann ist die ganze Tat abgelehnt und er muss die Tat wiederholen, wenn sie eine Pflichttat ist. Und wenn das, was er unterlassen hat, die Ungültigkeit der Tat nicht verpflichtet oder nicht erfordert, wie zum Beispiel derjenige, der die Jama'a, also das Gemeinschaftsgebet, unterlässt für die verpflichtenden Gebete bei denjenigen, der sie als Pflicht, also für nach der Meinung derjenigen, die das Gemeinschaftsgebet als Pflicht zwar sehen, aber nicht als Bedingung für das Gebet, dann sagt man zu denen, dann sagt man nicht zu denen, dass seine Tat vom Grundsatz ab abgelehnt ist, sondern manchmal, sondern es ist yani gesunken oder es fehlt was in dieser Ibadah. Oder wer zum Beispiel eine Sunna im Gebet unterlässt. Okay? Und wenn er in der Tat, die erlaubte Tat, etwas hinzufügt, was nicht erlaubt ist, dann ist das, was er hinzufügt hat, abgelehnt und zurückgewiesen auf ihn. Das heißt, dass sie keine Näherung zu Allah ist und er wird nicht dafür belohnt. Okay? Aber manchmal wird die Tat dadurch vom Grundsatz aus oder vom Grund aus ungültig. Und somit ist sie zurückgewiesen und abgelehnt. Wie zum Beispiel, wenn jemand in seinem Gebet eine Raka'a hinzufügt, absichtlich. Ja? Und manchmal macht es das nicht ungültig und es lässt es nicht von Grundsatz aus abgelehnt sein oder abgewiesen sein. Wie zum Beispiel jemand, der statt zweimal jeden Körperteil zu waschen im Wudu, viermal das gemacht hat. Oder wenn jemand die Tag und Nacht fastet. Yani, er setzt sein Fasten vor, nicht unterbricht sein Fasten nicht beim Sonnenuntergang, sondern setzt es fort bis die ganze Nacht. Okay, das lässt seine Tat nicht ungültig sein und lässt sie nicht vom Grundsatz abgelehnt sein. Okay? Sondern das, was er hinzufügt hat, ist dann abgelehnt. Oder er kann das, was ihm befohlen ist, in der Ibadah ersetzen mit etwas, was verboten ist. Wie zum Beispiel jemand, der seine Aura bedeckt im Gebet mit einer Haramkleidung, mit einem Haramgewand. Oder wer Wudu macht für das Gebet mit gestohlenem Wasser. Oder wer betet in einem gestohlenen Boden, yani einen gestohlenen Ort. Ja? Was ist Haram-Kleidung? Zum Beispiel Kleidung, die Najasa beinhaltet. Oder Kleidung, die zum Beispiel Sachen, Kuffersachen beinhaltet. Ja? Und so weiter. Kleidung, die nicht nach islamischen Vorschriften ist. Okay? Also zum Beispiel Kleidung, die Kreuze beinhalten oder Kleidung, die Fotos beinhalten und so weiter und so fort. Okay? Was ist damit? Wer etwas ersetzt, was halal ist, also etwas, was in der Ibadah ersetzt, mit etwas Verbotenem? Überdies sind die Gelehrten uneinig. Ist seine Tat abgelehnt von Grund aus oder nicht? Oder ist sie nicht abgelehnt? Ja? Und die Pflicht ist von ihm, yani er hat seine Schuld, yani er hat seine Pflicht erfüllt. Auch wenn sein Lohn weniger wird. Die meisten Fuqaha sagen, dass es nicht abgelehnt ist vom Grundsatz aus. Okay? Und Abdurrahman ibn Mahdi erzählte den Leuten des Sprechens, die man Al-Shumariya oder Al-Shamariya nennt, die Leute von die Gefährten von Abi Shumur oder Abi Shamar, dass sie sagen, wer in einem Gewand betet, mit dessen Geld, yani für den man dessen Wert oder dessen Preis haram war, yani er hat das mit Haramgeld bezahlt, dass er sein Gebet wiederholen muss. Er sagte, also Abdurrahman ibn Mahdi, und ich hörte keine bösartige oder schmutzige Aussage als ihren. Wir bitten Allah um Wohlergehen. Und Abdurrahman ibn Mahdi ist von den größten Fuqaha der Leute des Hadith, die Einsicht hatten über die Aussagen des Salaf. Und er kritisierte diese und verabscheute diese Aussage und machte es zu einer Bid'ah. So wies dies darauf, dass er keinen von den Salaf kannte, der gesagt hat, dass man das Gebet in so einem Fall wiederholen muss. Und das Gleiche, ähnlich wie dies, ist der Hajj mit Haramgeld. Okay? Und es kam ein Hadith, dass dieser Hajj abgewiesen und zurückgewiesen ist für denjenigen, der das gemacht hat. Jedoch ist das ein Hadith, das nicht bestätigt ist, ja, nicht authentisch ist. Und die Ulama sind sich uneinig, ob die Pflicht dadurch fällt oder nicht. Ja, hat er seine Pflicht erfüllt, ja oder nein? Okay? Und ähnlich wie dies ist das Schlachten mit einem Gegenstand, das Haram ist. Oder das Schlachten von denjenigen, der nicht schlachten darf, wie der Dieb und so weiter. So sind die meisten Gelehrten, oder die meisten Gelehrten sagen, dass das Geschlachtete erlaubt ist damit. Und von ihnen sind jene, die sagen, es ist verboten. Okay? Es ist genau so die Uneinigkeit über das Schlachten von denjenigen, der Ihram hat. Ja? Der yani in Hajj ist. Oder das Schlachten von etwas, entschuldige, das Schlachten von etwas, das man nicht jagen darf. Okay? Jedoch ist das die Aussage von dessen Verbot bekannter und offensichtlicher. Yani wenn ich es nicht jagen darf, dann darf ich es auch nicht schlachten, weil es speziell verboten ist. Okay? Deshalb unterschieden die manche Gelehrten oder diejenigen, die unterschieden haben von den Gelehrten, haben unterschieden zwischen, dass der Verbot für eine spezielle Bedeutung, das speziell für die Ibadah ist und somit macht das ungültig, oder es ist nicht speziell damit oder ist nicht verbunden damit und somit macht er sie nicht ungültig. Yani, es ist ein Unterschied zwischen etwas, was speziell in der Ibadah verboten ist, und so, wenn ich das nicht, yani, wenn ich das mache oder nicht mache, dann ist das, macht das der Ibadah ungültig. Und etwas, was nicht direkt mit der Ibadah verbunden ist, und so macht er sie nicht ungültig. So ist das Gebet mit Unreinheit oder ohne Reinheit und ohne Bedeckung, ja, oder in eine andere Richtung zu Qibla. Hier, das alles macht das Gebet ungültig, weil es speziell verboten wurde, dass man so betet. Im Gegensatz schon das Beten in gestohlenen Ort und so weiter. Okay, das nicht direkt was mit dem Gebet zu tun hat. Dies wird yani auch hingewiesen durch, dass das Fasten nicht ungültig wird, außer wenn man etwas macht, was speziell verboten wurde während des Fastens. Und dies ist das gleiche wie, und das ist was? Essen, Trinken und Beischlaf. Okay? Das heißt, es gibt Sachen, die speziell das Fasten ungültig machen. Die haben direkt mit dem Fasten was zu tun. Das sind drei Sachen: Essen, Trinken und Beischlaf. Okay? Und es, während aber es dieses Fasten nicht ungültig wird, durch Sachen, die nicht speziell mit dem Fasten zu tun haben. Wie? Lügen, Riebe, also üble Nachrede bei den meisten Gelehrten. Das heißt, es hat von dem Lohn des Fastens weggenommen, aber es macht das Fasten selber nicht ungültig. Weil wenn du zum Beispiel in Ramadan gelogen hast, bei den meisten Gelehrten macht das dann dieses Fasten nicht ungültig. Yani, du musst das Fasten nicht nachholen. Okay? Im Gegensatz zu, yani, wir unterscheiden zwischen Sachen, die speziell mit der Ibadah zu tun haben, wie hier beim Fasten, und Fasten ist das beste Beispiel dafür, und Sachen, die nicht speziell, nicht direkt was mit der Ibadah zu tun haben, aber sie wurden verboten, so macht es den Lohn weniger, jedoch nicht die ganze Ibadah ungültig. Okay? Ebenso der Hajj. Nichts macht ihn ungültig, außer das, was verboten wurde während den Ihram. Während den Ihram. Das heißt, während du diese Kleidung anhast, es ist während der Hajj-Zeit, ja. Bis der Tahallul. Nämlich Beischlaf. Nichts macht ihn ungültig, außer Beischlaf. Ja? Und während er ihm aber nichts ungültig macht, was mit den Ihram verbunden ist, von was nicht mit den Ihram direkt verbunden ist, wie Fasten oder wie die Verbote oder Mord und Diebstahl und Alkohol trinken und so weiter. Okay? Verstanden? Yani, Al-Hajj, es gibt auch Sachen, die mit dem Hajj direkt verbunden sind und direkt verboten sind, zu der Beischlaf. Und das macht den Hajj ungültig. Wenn man das macht, ist das Hajj ungültig. Es macht ihm aber nicht ungültig, was nicht direkt mit dem Ihram verbunden ist, von den Verboten wie Mord, Diebstahl und Alkohol trinken und so weiter. Das nimmt sehr viel von den Lohn weg, aber bei den meisten Gelehrten macht das den Hajj nicht ungültig. Komplett. Okay? Also von Grund aus. Auch I'tikaf. I'tikaf, wenn man in Moschee sich zurückzieht in Ramadan oder außer Ramadan. Okay? Nichts macht ihm ungültig, außer was direkt damit verbunden ist und direkt darin verboten wurde, nämlich Beischlaf. Okay? Und es wird verboten oder ungültig durch Betrunkenheit, bei uns, sagt Ibn Rajab, und bei den meisten, also bei den Hanabila und bei den meisten, bei den Jumhur, bei den Allgemeinheit der Gelehrten. Weil der Betrunkene verboten wurde, oder dem Betrunkenen verboten wurde, dass er sich dem Masjid näher hat und dass er darin eintretet, nach einer der zwei Interpretationen von Allahs Aussage, näher hat euch das Gebet nicht, während ihr betrunken seid. An-Nisa 43. Okay? Ja, Ibn Rajab erzählt hier und erklärt hier, dass in dieser Sache auch Uneinigkeit ist. Die meisten Gelehrten sagen aber, El-Atikaf wird auch durch Betrunkenheit ungültig. Okay? So wurde dieser Betrunkene, also einer dieser zwei Interpretationen, nährt euch das Gebet nicht, während ihr betrunken seid, dass eine dieser Interpretationen ist, dass da gemeint ist, nährt euch die Stellen des Gebetes nicht, während ihr betrunken seid, so wurde er wie die Frau, die ihre Tage hat, die sich auch dem Masjid nicht nähern darf. Okay, und der Latikaf wird nicht ungültig mit anderen von den Sünden und auch den größten Sünden bei uns, also bei den Hanabila und bei den meisten oder bei vielen der Gelehrten. Okay. Dies widersprach eine Gruppe von den Salaf davon, Ata, Zuhri, Thawri, Malik, und dies wurde auch von anderen von ihnen überliefert. Was aber die Handlungen, yani zwischen den Menschen, Verträge, wie Verträge und Versuch, yani wenn man eine Auflösung von Verträgen und so weiter. So, was davon die Scharia-Zustände ändert, wie zum Beispiel, dass man die Strafe für Zina, für Unzucht, eine Geldstrafe, eine Geldbuße ist, macht und so weiter, und das Ähnliche, so ist das abgelehnt vom Grundsatz. Yani, alles, was in Verträgen oder Auflösen von Verträgen Scharia widerspricht, ja, oder ändert, so ist das von Grund aus ungültig. Und der Vertrag ist dann ungültig, das heißt, Besitz wird damit nicht von einer Person an die andere weitergegeben. Weil dies ist nicht bekannt in den Ahkam des Islams. Darauf weist, dass der Nabi sallallahu alaihi wasallam zu denjenigen, der ihn fragte, mein Sohn war Arbeiter für einen, für den und den. So hat er Zina mit seiner Frau gemacht. So habe ich ihn freigekauft von ihm mit 100 Schafe und einem Diener. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die 100 Schafe und der Diener kehren zu dir zurück und dein Sohn, und über den Sohn sind 100 Peitschen, ja, und eine Strafe von einem Jahr yani Gefängnis oder so in der Art. Okay? Da können manche Leute fragen, warum ein Jahr Gefängnis? Der Hakim, yani der Herrscher oder der Richter, darf zu der Strafe von Allah Azzawajal auch ein Ta'zir machen, also etwas yani dazugeben, wenn er sieht, dass es mehr abschreckt. Okay? Aber er darf die Strafe nicht ersetzen. Okay? So, war und was davon als von Verträgen verboten ist in der Scharia, ja, entweder weil derjenige, über den der Vertrag gemacht wird, nicht vertragsfähig ist oder yani nicht Vertrag, yani irgendwas beinhaltet, was nicht fähig ist zum Vertrag machen, oder weil eine Bedingung darin fehlt, oder wegen einer Ungerechtigkeit für einen der Beteiligten oder gegen einen der Beteiligten, oder weil dieser Vertrag von Allahs Gedenken es Pflicht ist, beschäftigt und so weiter, dann ist dieser Vertrag vollständig abgelehnt. Ist dieser Vertrag vollständig abgelehnt und der Besitz wird damit nicht yani von einer Person an die anderen übergeben oder nicht? Dies ist eine Sache, über die die Menschen sehr viel yani Widersprüche haben. Okay, dies, weil es gekommen ist, dass dieser Vertrag abgelehnt ist. Und es kam auch, dass es nicht abgelehnt ist. Also es gibt verschiedene Überlieferungen von der Zelef darüber. So gab es Problematik unter den Menschen deswegen. Und das Nähere, inshallah ta'ala, das Nähere zur Wahrheit, ist, dass wenn es verboten wurde wegen ein Recht von Allah azzawajal, dann ist der Vertrag vollkommen ungültig. Wir meinen, dass das Recht für Allah mit das wir meinen oder mit das Recht für Allah meinen wir, dass es nicht fehlt mit der Zufriedenheit, dass dieser Vertrag nicht aufgelöst werden kann durch die Zufriedenheit beider Partner. Und wenn der Vertrag oder wenn das, was verboten ist, wegen ein Recht eines Menschen, eines bestimmten Menschen, dann fällt sein Recht mit seiner Zufriedenheit. Und dieser Vertrag gerne entsteht durch seine Zufriedenheit oder es fällt mit seiner Zufriedenheit. Ja, dieser Mensch kann dann auf sein Recht verzichten. Wenn er dann zufrieden ist, dann ist der Vertrag verpflichtend und man kann dann Besitz dadurch übertragen. Und wenn er nicht zufrieden ist mit diesem Vertrag, dann kann er diesen Vertrag auflösen. Okay? Und wenn derjenige aber der, über den der Schaden kommt, seine Zufriedenheit vollkommen nicht anerkannt wird, ja, alleine nicht anerkannt wird, wie die Ehefrau oder der Sklave bei Scheidung oder ja, eine Freiheit schenken, so, dann zählt seine Zufriedenheit oder seine Unzufriedenheit nicht. Ja, wenn eine Frau jetzt mit der Scheidung nicht zufrieden ist, dann zählt das nicht. Okay? Wenn eine Frau mit der Scheidung nicht zufrieden ist, dann zählt das nicht. Warum? Weil sie hat nicht ihre Zufriedenheit oder ihre Unzufriedenheit mit der Scheidung ist nicht eine Bedingung für die Scheidung. Okay, verstanden? Und wenn der Verbot aus Barmherzigkeit über denjenigen, über den das verboten wurde, weil ihm Anstrengung und so weiter über ihn kommt, ja, so hat und er widersprochen hat und diese Anstrengung dann begangen hat, dann wird seine Tat nicht dadurch ungültig. Okay? So, was das Erste betrifft, mit wem rede ich? Okay, was das Erste betrifft, so gibt es entschuldige, das Recht von Allah Azzawajal. Okay. So gibt es viele Beispiele dafür, wie zum Beispiel die Heirat von einer Frau, dessen Heirat für diesen Mann dann verboten ist. Entweder speziell für diesen Mann verboten wurde, wie zum Beispiel seine Verwandten, ja, neben seine Mutter, seine Schwester und so weiter, ja, wegen einem Grund oder wegen einem Grund oder wegen einer Verwandtschaft, okay? Oder weil eine Bedingung fehlt, ja, wie zum Beispiel die Heirat von einer Frau, die noch in ihrer Idda ist, nach ihrer Scheidung, oder diejenige, die in Hajj ist und so weiter, oder die Heirat ohne Wali, und so weiter. So wurde von Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er zwischen einer Frau, zwischen einem Mann und seiner Frau, die er geheiratet hat, getrennt hat, während sie zwischen einem Mann und einer Frau getrennt hat, die der Mann geheiratet hat, während sie schwanger ist. So hat er die Heirat aufgelöst, weil diese Heirat in der Idda stattfand. Okay, und davon sind auch die Verträge mit Zinsen. Okay, so können diese Verträge keinen Besitz übertragen und es wird befohlen, sie zurückzugeben. Okay, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam denjenigen befohlen, der einen Teil oder eine bestimmte Menge von Datteln gegen das Zweifache oder das Doppelte davon gekauft hat, hat er ihm befohlen, dass er das zurückgibt. Und davon ist auch das Verkaufen von Alkohol, veränderten ja toten Fleisch und Schweinefleisch und Götzen und Hund und so weiter. Und das und so weiter von dem, dessen Verkauf verboten wurde. Ja? So hat Allah Azza wa Jalla das ausdrücklich verboten, so darf man nicht sagen, beide sind zufrieden, der Vertrag entsteht. Weil wir wissen, der Grundsatz für die Verträge allgemein ist was? Dass beide Partner zufrieden sind, yani, dass sie sich einig sind. Wenn beide sich, aber wenn sie sich einig sind über eine Sache, die Allah Azza wa Jalla verboten hat, dann gilt der Vertrag nicht, weil das ist der Recht Allahs, vollkommen. Okay, das Zweite, dass der Vertrag verboten ist wegen einem Recht von einem Menschen, wenn er dann verzichtet auf sein Recht, dann gilt der Vertrag, und wenn er nicht verzichtet, dann gilt er nicht. Ein Beispiel dafür, dass der Wali seine Frau verheiratet, die Frau verheiratet, die er nicht verheiraten darf, außer mit ihrer Zufriedenheit oder mit ihrer Erlaubnis. Okay? So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Frau, die nicht Jungfrau ist, ihre Heirat zu ihrem Vater zurückgebracht, weil sie unfreiwillig verheiratet wurde. Okay? Und es wurde auch von ihm überliefert, dass er die Mann der Frau, die ohne ihre Erlaubnis verheiratet wurde, die Wahl gegeben hat, entweder sie der Vertrag wird aufgelöst oder nicht. Okay? Und dass diese Heirat ja, ungültig ist und dass sie yani, davon abhängt, ob derjenige das Recht, yani, diejenige, die Frau dann davon abhängt von der Erlaubnis der Frau, gibt es zwei Überlieferungen von Ahmed und eine Gruppe von Gelehrten sagten, dass wer jemanden anderen, von jemanden anderen und von das Geld, yani irgendwas von das Geld von jemanden anderen ohne seine Erlaubnis tut, dann ist sein Handeln in sein Geld nicht vom Grundsatz ungültig, sondern hängt von seiner Erlaubnis ab. Wenn er dann das erlaubt, dann ist es erlaubt, und wenn er das verbietet, dann ist es verboten. Okay? Und sie argumentierten mit dem Hadith von Urwa ibn al-Jad, als er für den Prophet sallallahu alaihi wasallam zwei Schafe gekauft hat. Und der Prophet hatte ihm befohlen, dass er ein einzigen Schaf kauft. Dann hat er ein Schaf gekauft. Ja? Dann hat er zwei Schafe gekauft und eines verkauft. Okay? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam akzeptierte das von ihm. Okay? Und Imam Ahmed spezialisierte davon oder bedingte das in das, was bekannt von ihm ist, mit das, wenn sein Handeln in das Geld von den anderen mit einer Erlaubnis ist, wenn er dieses Erlaubnis widerspricht. Okay, yani wenn er dieses Erlaubnis widerspricht, dann hängt das von der Erlaubnis des Besitzers ab, ob er das erlaubt oder nicht. Yani wenn er das nachher nicht zustimmt, dann gilt das nicht. Dann muss er das ersetzen. Okay, davon ist auch, wenn der Kranke all sein Geld, yani mit all seinem Geld handelt, ja, ist der Vertrag dann gültig oder nicht und so weiter und so fort. Okay. Okay, wir bleiben hier inshallah stehen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakallahu khairan.